öffnest du deine Türen. Als ich nackt war, gabst du mir deinen Rock. Als ich müde war, halfst du mir Ruhe zu finden. Als ich ängstlich war, besänftigstest du meine Furcht. Als ich klein war, lehrtest du mich lesen. Als ich einsam war, gabst du mir Liebe. Was auch immer du dem geringsten meiner Brüder tust, was auch immer du der geringsten meiner Schwestern tust, das tust du mir, das tust du mir. Tritt ein in das Haus meines Vaters. Standest du mir zur Seite, als ich glücklich war.